Es ist Viertel nach. Könnt ihr mal die draußen Sitzenden, Stehenden reinbitten, dass wir jetzt weitermachen können? Können wir loslegen? Jo. Wir müssen halt einfach gucken, wann die anderen, die kommen, die anderen, die jetzt fehlen, die werden dann wohl zu uns stoßen. Aber ich denke mal, es gibt bestimmt schon einige Meldungen aus. So, ich würde das jetzt mal sammeln. Wer möchte denn jetzt etwas sagen? Gibt es noch weitere Meldungen? Okay. Dann hättest als erstes du das Wort. So, ich versuche mich dann auch mal an alles zu erinnern. Also nicht, was jetzt auf dem Podium gesagt wurde und was ich für kritikwürdig halte, das wäre zu viel. Soll jetzt gar nicht so ein Bausch- und Bodenkritik sein, dass ich alles falsch finde, das ist auch nicht der Fall. Gut. Das ist jetzt gar nicht das, was mich am meisten gestört hat. Da komme ich dann im nächsten Schritt zu. Ich würde mal anfangen mit dem Klaus Blees. Du hast da eingangs, als machst du eine Kritik am Islamophobie-Begriff. Wobei das bei euch allen, die sich davon distanzieren, übrigens hinausläuft. Oder naja, vor allem bei dir, Klaus, und beim Alex Feuerherd, ist zu sagen, da wird mit diesem Begriff Islamkritik überhaupt verboten und ins Reich des moralisch Verwerflichen gestellt. Nun ist ja mindestens, sei es drum, dass so vielleicht sogar ein moralisches Gebot ausgesprochen wird, aber nun ist es nun wirklich nicht so, dass sich jetzt lauter Leute fürchten, sich islamkritisch zu betätigen. Das ist nun wirklich das Gegenteil der Fall. Also jetzt zu sagen, die deutsche Gesellschaft und ihre Dichter und Denker, die haben jetzt Angst und kuschen vor dem Islam, das halte ich nun auch wirklich für einen Bestandteil des Feindbildes Islam, zu sagen, hier traut man sich gar nicht mehr, was gegen diese Gefahr zu sagen, alles kuscht und geht nicht mehr in die Oper, wo dann Mohammeds Kopf rollt und so. Das denke ich, da wird dann genauso gut eine Chimäre aufgebaut, wie es von diesen Islamophobie-Theoretikern behauptet wird. Nun, was hast du dann auch noch gemacht? Was ich finde, einen eigentlich richtigen, sehr luciden, eine treffende Kritik an diesem Phobiebegriff gemacht. Anhand, und da hast du es gelten lassen, anhand des Begriffs Islamophobie. Wenn du dazu übergehst, den Islam zu kritisieren, dann wendest du den dann glatt selber an. Da hat es dann Gültigkeit. Komischerweise, wenn du sagst, Muslime oder, weiß ich nicht mehr wörtlich, oder du hast gesagt, Islamisten sind homophob. Also da lässt du es jetzt komischerweise gelten. Also wenn, keine Ahnung, wenn dir das jetzt unterlaufen ist, dann kannst du ja noch mal was zu sagen, wenn das nicht so gemeint war, aber diese gedankliche Fehler, der wurde hier so präsentiert. Jetzt was zu dem, was mich doch am meisten, ich will schon sagen, entsetzt hat, die Position von Alex Feuerherd. Beinahe bei den Überlegungen, wie sage ich jetzt hier was, wäre ich dazu übergegangen, dir den Vorwurf zu machen, etwas nicht thematisiert zu haben. Jetzt bin ich natürlich drauf gekommen, nein, es ist nicht so, dass du bei der Beschreibung des Konfliktes westliche Welt gegen Islamisierte die Gewalt der westlichen Staaten, die Gewalt von NATO-Staaten etc. außer Acht lässt. Nein, du bist wirklich ein heftiger Verfechter dessen. Über diesen Schritt Werte zu vergleichen, Man hat ja auch nebenbei schon diese Diskussion, verschiedene Übel zu vergleichen, dann ringst du dich dann dazu durch, zu sagen, dieses Übel, über dieses Übel redest du noch gar nicht mehr, das ist dir lieber, das andere ist viel schlimmer. Das ist schon die größte Absurdität, sich zwischen zwei schlechten Systemen oder so entscheiden zu wollen. Und dann kommt dann als Folge dieser Immerhin-Logik auch noch dieses arschklare, scheinbar wunderbar logische Gewehr-bei-Fuß-Verteidigung dieser Gewaltmittel heraus, wo dann hier jedem einleuchten soll, dass eine US-Atombombe etwas Besseres, weniger Barbarisches wäre als eine iranische Atombombe. Dann, ich würde so versuchen, so ungefähr 4 Publikumsmeldungen zu sammeln und dann die Referenten bitten, darauf zu antworten. Dann wäre als nächstes hier. Mein Vorredner hat mir meine Frage schon weggenommen zur Hälfte. Ich bin Ulf aus Köln, nur sozusagen. Ich wollte vor allem auch an Alex die Frage noch richten, warum er völlig ausblendet die Tatsache, dass ja die militanten Teile der islamistischen Bewegung doch im ganz Wesentlichen ausgebildet wurden im Rahmen noch des Kalten Krieges, also in den Ausbildungslagern für die Taliban in Pakistan, unterstützt vom US-Geheimdienst. Und dieses Handwerk, was da angewendet wurde, dieses blutige Handwerk, auch bei den 9-11-Anschlägen, das ist ja Handwerkszeug, was direkt auch von Seiten der US-Geheimdienste denen in die Hände gelegt wurde. Und insofern ist ja dieser militante Islamismus und Al-Qaida und diese Kader von denen auch immer noch sozusagen ein Teil von der kalten Kriegsführung von Seiten der USA gegen die Sowjetunion. Und das so auszublenden, finde ich auch etwas kriminell. Dann noch ein Buchtipp, Guter Moslem, böser Moslem, ist ein Buch von einem amerikanischen Akademiker, der das im Detail nochmal nachzeichnet, diese ganze jüngere Geschichte seit den 70er Jahren. Ja, ich wollte es eigentlich nochmal aufschreiben, damit es nicht so lang wird. Also ich wollte was sagen zu Alex' Vortrag, und zwar zu dem Nachtrag von Alex. Da hat er ja davon gesprochen, dass der Islam noch nicht diesen Prozess der Zivilisierung durchgemacht hätte, wie er im Christentum und im Judentum anzutreffen ist. Und da hatte Klaus es wiedergegeben, und zwar falsch wiedergegeben, und gesagt, ja, da würde ich Alex zustimmen, dass es noch keine Modernisierung im Islam gegeben habe. Und da würde ich darauf beharren, dass das eine wichtige Unterscheidung ist, Zivilisierung und Modernisierung, und dass man vielleicht ich würde das mal vorschlagen, dass man in einem gewissen Sinne sagen könnte, dass der Islam vielleicht die modernste aller drei Religionen ist, nämlich in einem negativen Sinne modern als Avantgarde der Barbarei, nämlich durchaus. Und dass man daran anschließend vielleicht auch nochmal den Kapitalbegriff oder die kapitalistische Totalität unterscheidet vom Westen oder von dem, was man als Westen bezeichnet. Wobei Westen natürlich auch gerade nicht geografisch zu verstehen ist, sondern als eine politökonomische Konstellation innerhalb der kapitalistischen Totalität. Also ich glaube, solche Differenzierungen sind da wichtig, um eben zu einer angemessenen Bestimmung zu kommen. Und dann als Letzte von den jetzt Gesammelten wärst noch du. Ich werde eigentlich also wegen Diskussionen nicht was sagen, nur 2 kritische Punkte. Erstens, es geht um Islam und islamische Länder, aber leider von Organisation und ganze Geschichte dieser Konferenz, leider ist keine Linke aus islamischen Ländern hier eingeladen worden. Es tut mir leid, dass ich sagen soll, wenn um mein Land geht, diese Diskussion teilweise finde ich ein bisschen abstrakt, also nicht ganz direkt, weil es wird auch viele Sachen gesagt, dass man in Büchern liest, also nicht in wirklicher Wahrheit in unseren Ländern besonders. Ich komme aus dem Iran. Und zweitens, es wird hier Israel-Bedrohung, Israel abzuschaffen bzw. wegzuradieren, als Argument benutzt, also diese Bedrohung von Ahmadinejad als Argument benutzt. Das finde ich ein bisschen irgendwie, also nicht so ernsthaftige Diskussion, diese Bedrohung als Argument zu benutzen. Auf anderer Seite, leider, es ist immer noch innerhalb der Linke in Deutschland, wird über Massaker im Iran an politische Gefangenen, das sind große Teile davon, Kommunisten gewesen, Linken gewesen, wird gar nicht darüber geredet, beziehungsweise nicht als Argument in Diskussion benutzt, dass Islam und die iranische, islamische, kapitalistische Regierung, was in, also in Wirklichkeit im Iran macht und woher kommt das? Danke. So, wie machen wir es? Einfach der Reihe nach? Oder wer von euch möchte denn was sagen? Also Alex ist am meisten angesprochen. Ja, dann sagst du an. Gut, das waren ja gleich mehrere Sachen, aber ich versuche das so ein bisschen zusammenzufassen. Ich bin also gefragt worden, warum ich, das ist glaube ich westliche Gewalt gesagt oder irgendwie die Gewalt der NATO-Staaten, von denen war da die Rede, nicht explizit kritisiert hätte. Danach kam von dir die Frage, wieso ich da nicht darauf eingegangen sei, dass die Islamisten oder islamistische Kader vom Westen ausgebildet worden sind, insbesondere von US-Geheimdiensten. Zunächst mal frage ich mich, was das mit dem Thema Islamophobie zu tun hat, aber gut, wenn ihr schon fragt, das muss man überhaupt nicht in Abrede stellen. Das ist, glaube ich, das bestreitet, glaube ich, kein ernstzunehmender Mensch, dass der Westen und damit auch die USA darauf gesetzt haben, auf diese islamistischen Kader, dass sie sie ausgebildet haben, du hast es zu Recht gesagt, im Kampf gegen die Sowjetunion. Interessanterweise kommt dann, wenn solche Einwände geäußert werden, höre ich danach aber nie und deswegen ist es gut so, dass das jetzt ein Ende hat. Die US-Politik ist kein, das ist kein, die US-Außenpolitik ist nichts Monolithisches, die ändert sich auch im Laufe der Zeit und an dem Punkt würde ich sagen, bin ich doch sehr zufrieden damit und sehr glücklich, dass da, dass das ein Ende hat und dass den Islamisten der Kampf angesagt worden ist. Und da frage ich mich auch, also gelegentlich lese ich diese junge Welt auch und da wird dann auch immer sich darüber beschwert, dass das halt seien doch sozusagen die Zöglinge des Westens. Daran ist sehr viel Richtiges, aber der nächste Schritt dann zu sagen, aber warum müsste man dann nicht fordern, dass es ein Ende zu haben hätte? Ja? Die Frage wird dann lustigerweise nie gestellt. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ihr beide das seht, aber an dem Punkt würde ich ganz klar sagen, wenn es diesen Schritt jetzt gegeben hat, bin ich damit zufrieden und gut, dass dieses Appeasement aus der Ecke oder diese Kollaboration, die es mit den Islamisten gegeben hat, da ein Ende hat. Und bei der Frage, was denn eine iranische Bombe von einer US-Bombe unterscheidet oder vermutlich auch von einer israelischen, ich weiß nicht, ob du dich nicht getraut hast, das so zu fragen oder das so zu sagen oder ob das einfach mit impliziert ist, würde ich einfach sagen, also wenn man dem Iran die Bombe überlässt, dann ist, glaube ich, recht klar, was passieren wird. Das hat er ja auch sehr deutlich gesagt, nicht nur Mahmoud Ahmadinejad, sondern auch andere Exponenten des Regimes, auch hier als moderat gehandelte, wie Khatami zum Beispiel, hat deutlich gesagt, wenn wir die haben, sind uns 15 Millionen tote Moslems, ist es uns wert, wenn wir damit alle in Israel lebenden Juden treffen. So, und das ist auch nicht einfach nur so dahingesagt, das machen die im Zweifelsfalle auch. Da herrscht keine Ratio wie im Kalten Krieg, wo man sagt, wo klar ist, dass da zwei Seiten sich gegenüberstehen und jedem eigentlich klar ist, wenn ich jetzt aufs rote Knöpfchen drücke, auf das Berühmte, dann weiß ich, was dagegen passiert. Und beim Iran, das ist kein rationales Regime, sondern die meinen das im Zweifelsfall auch so, wie sie es sagen. Und dass Israel Atomwaffen hat und damit auch zur Frage der Kritik der westlichen Gewalt. Ich bin sehr froh, dass Israel diese Atomwaffen hat, keine Frage. Das ist dann diese Drohkulisse, von der so oft gesprochen wird, mit der es sich verteidigen kann. Und vielleicht wird es deswegen auch nicht angegriffen. Falls doch, bin ich sehr dankbar dafür, wenn das im Vorhinein verhindert wird. Ganz klar. Und damit auch noch mal zu einem allgemeineren Punkt. Da ist ja auch der Einwand gekommen, dass man ja natürlich die kapitalistischen Verhältnisse auch nicht als was besonders Glorreiches darzustellen hätte. Sollte ich das so getan haben, dann entschuldige ich mich selbstverständlich dafür. Ich wollte damit lediglich zum Ausdruck gebracht haben, dass es etwas noch Schlimmeres gibt. So, nämlich die vollendete Barbarei. Und dementsprechend ziehe ich tatsächlich das vor, was sich irgendwie vielleicht liberale Demokratie nennt. Ich habe vorhin auch mal wenigstens kurz angedeutet, dass die natürlich den Umschlag in die Barbarei jederzeit in sich birgt, aber auch so schon genügend Zumutungen bereithält. Aber es gibt was noch Schlimmeres. Und da sollte man sich nicht vertun. Und dann zum letzten Beitrag, also das sehe ich natürlich selbstverständlich genauso. Es ist sehr schade, dass hier kein Linker und keine Linke aus islamischen Ländern sitzt. Insbesondere hätte ich mir iranische Oppositionelle gewünscht. Da hätte man sich ja auch sehr kontrovers dann diskutieren können, je nachdem, aus welcher politischen Organisation die gekommen wären. Aber das hätte das Ganze sicherlich befördert. Ich habe auch Kontakte zu einigen von diesen iranischen Oppositionellen und darunter sind eine ganze Reihe von Leuten, die beim Thema Islam noch ganz anders unter die Decke gehen als ich. Das sind Leute, die sind geflohen 1979 vor Khomeini. Die sagen, dass sie warten sozusagen darauf, die Gelegenheit zu haben, in einen säkularen Staat wieder reisen zu können. Also die Leute wollen gerne in Deutschland weiterleben oder in Europa weiterleben, sagen aber auch ganz klar, dass sie die Möglichkeit gerne hätten, in das Land, aus dem sie kommen, dieses Land wieder bereisen zu können, ohne Angst zu haben, da verfolgt zu werden. Ja, und wenn man mit diesen Leuten spricht, da kommt noch eine ganz andere Islamkritik, als sie von, sagen wir mal, deutschen, wie auch immer gearteten Linken geäußert wird. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil ich die Diskussion noch gerade in der Pause hatte, da stellt sich ja auch die Frage, wie soll man diese Leute eigentlich bezeichnen? Vielleicht auch als islamophob? Also was ist mit Leuten wie Ayaan Hirsi Ali oder Necla Kelleck, die zwar in ihrem Lob der westlichen Demokratie selbstverständlich viel zu weit gehen und auch völlig illusionär sind, was das eigentlich ist und was es leisten kann. Aber trotzdem wissen, dass das im Unterschied zu dem, wie sie den Islam kennengelernt haben, doch vorzuziehen ist. So. Und die würden sich wahrscheinlich den Vorwurf der Islamophobie relativ gerne machen lassen, der ja dann nicht nur von, sagen wir mal, den Hardcore-Anti-Imps wie dieser antiimperialistischen Koordination aus Wien erhoben wird, sondern von den Islamisten selber auch. Und da gibt es dann auch wieder diese schöne Verbindung, was auch dann zeigt, wie untauglich dieser Begriff eigentlich ist. Also wie gesagt, nochmal in Kurzform, die Zumutung des Kapitalismus, die kennen wir, glaube ich, alle. Es gibt was noch Schlimmeres und insoweit, du kannst ja gleich nochmal Einspruch erheben, insoweit ich da vor die Wahl gestellt werde, vollendete Barbarei oder eine Gesellschaftsordnung, die die Tendenz zur Barbarei, zum Umschlag in diese Barbarei in sich birgt, aber wo ich, wie gesagt, nochmal den Unterschied habe zwischen der Scharia hier oder einem rechtsstaatlichen Prozess, der mich natürlich auch verurteilen kann dort, weiß ich, was ich vorzuziehen habe. Und das vielleicht auch nochmal am Beispiel, weil es ja auch vorhin genannt worden ist, der Vizepräsidentenkandidatin Sarah Palin. Für diese Frau habe ich nicht besonders viel übrig. Die Frau ist eine knallharte Abtreibungsgegnerin. Aber wenn man sich auch da vorstellt, was eigentlich dann passiert, wenn die das durchsetzt, was passiert dann mit Frauen in den USA, die abtreiben wollen? Die werden vermutlich bestraft. Wie und womit, weiß ich nicht, weil ich da schlicht kein Experte bin. Ich kann mir aber vorstellen, dass es zumindest keine Steinigung sein wird. So. Selbstverständlich trete ich für das Recht auf Abtreibung ein und selbstverständlich gibt es da an dieser Sarah Palin das zu kritisieren und noch vieles mehr. Aber soweit ich weiß, hat sie keine Steinigung gefordert, was mit Frauen im Islam passiert, islamischen Ländern passiert, die abtreiben. Ich glaube, das dürfte hinlänglich bekannt sein. Ja. Möchtest du? Ja, ich mache vielleicht gerade weiter. Also eines würde ich gerne aufgreifen, nämlich die Aussage, es gibt Schlimmeres als kapitalistische Verhältnisse, nämlich zum Beispiel die Verhältnisse im Iran. Damit habe ich ein Problem. Es gibt nämlich im Iran kapitalistische Verhältnisse. Es gibt keine bürgerliche Demokratie im Iran, sondern tatsächlich Schlimmeres auf politischer Ebene als die bürgerliche Demokratie, zweifellos. Ich habe auch Kontakte zur iranischen Opposition, kenne dieses Regime sogar aus der Nähe und habe sogar mal hinter seinen Gittern gesessen, wenn du auch nur glücklicherweise kurz wegen Spionagevorwurfs und habe also geringe Sympathien, das wurde nicht spezifiziert, beziehungsweise kam bei der Untersuchung nicht heraus, glücklicherweise. Es gibt keine bürgerliche Demokratie im Iran, aber selbstverständlich gibt es kapitalistische Verhältnisse im Iran, weil der Iran sich nicht auf einem anderen Planeten ansiedelt, sondern im Gegenteil tief eingebettet ist in dieses Weltsystem und auf der Ebene seiner wirtschaftlichen Beziehungen, auch nach dem Sturz des Schah-Regimes, dem kurzen revolutionären Einschnitt und dann der anschließenden Konterrevolution unter der Khomeini-Fraktion, nie gebrochen hat mit seinen Abhängigkeitsverhältnissen. Die wurden kurzzeitig ausgetauscht. Es gab unter dem Schah-Regime eine starke ökonomische Abhängigkeit von den USA. Da wurde dann zeitweise stärker vor allem westdeutsches und japanisches Kapital bevorzugt. Inzwischen ist US-Kapital teilweise auf Umwegen zurückgekehrt. Aber der Iran ist jedenfalls aus dieser kapitalistischen Welt nicht draußen. Der Iran ist auch ein abhängiges Land, dessen Fähigkeiten zur Kriegsführung ich mal schwer in Frage stellen darf, aus verschiedenen Gründen. Außer beim Erdöl und beim Erdgas ist er bei nahezu allen Produkten, selbst denen, die er selbst herstellen könnte, vollkommen von Importen abhängig. Der Iran ist militärisch umgeben von US-Militär in der Türkei, im NATO-Staat Türkei, im Irak, in Pakistan, in Afghanistan, in Zentralasien, Usbekistan und anderswo und auch von US-Atomwaffen, die zum Beispiel auf Flugzeugträgern im Persischen Golf stehen. Also die Fähigkeit dieses Regimes zur offensiven atomaren Kriegsführung würde ich eher für einen Popanz halten. Es ist sicher, dass dieses Regime, wenn es die Gelegenheit dazu bekommt, nach Atomwaffen strebt, um ähnlich wie Nordkorea, in beiden Fällen um den jeweiligen Diktatoren ein Schicksal ähnlich dem Saddam Husseins, Klammer auf, dem ich keine Tränen nachweine als Person, Klammer zu vermeiden, dass es sich um Apokalyptiker handelt, die sozusagen an der Spitze einer Selbstmordsekte stehen, halte ich für ein Gerücht. Dieses Regime hat durchaus seine Rationalität. Dieses Regime ist bereit, Menschen zu opfern, solange es ihm nicht selbst an den Kragen geht. Das hat man bei seiner Kriegsführung im Iran-Irak-Krieg 1980 bis 1988 gesehen, als eine ganze Generation junger Menschen, junger Männer über die Minenfelder gehetzt wurde mit illusionären Versprechungen, dass sie dann ins Paradies eingehen und mit diesen berühmten Plastikschlüsseln, die man ihnen umgehängt hat, mit dem Versprechen, wenn euch was Ernsteres zustößt, dann umso besser für euch, dann kommt ihr direkt ins Paradies. Also die Fähigkeit, brutal Menschenleben zu opfern, traue ich diesem Regime ohne weiteres zu. Ich halte es allerdings nicht für ein Regime, das bereit ist, auf den Selbstmordknopf zu drücken. Das ist ein Regime, das, man kann hinzusetzen, unglücklicherweise leider, seit 30 Jahren an der Macht bewiesen hat, dass es durchaus eine gewisse machtpolitische Rationalität und Fähigkeit, sich zu stabilisieren und zu konsolidieren, besitzt. Das ist sogar ein Regime, was einerseits totalitär ist. Der Begriff Totalitarismus halte ich wiederum für problematisch, weil Bürgerliche es benutzen, um falsche Parallelen zum Kommunismus zu ziehen oder zwischen Faschismus und Kommunismus, aber ich benutze ihn einfach mal. Andererseits aber die Vorzüge der bürgerlichen Demokratie aus Sicht der Herrschenden zum Teil nutzt, weil es tatsächlich ein Regime ist, was Elitenkonkurrenz und innere Fraktionierung und Fraktionskämpfe kennt. Und das heißt durchaus auch die Fähigkeit hat, eine Politik, die sich als gescheitert erwiesen hat, abzulösen und durch eine andere zu ersetzen, ohne der Bevölkerung Demokratie zu geben, weil das Prinzip ist Velayat-e Faqih, die Herrschaft der Schriftgelehrten oder die Herrschaft derer, die das Wort Gottes auszulegen vermögen. Das ist der Kern seines politischen Projekts. Das Regime war durchaus auch in der Lage, beziehungsweise beide Seiten waren in der Lage, während Khomeini schon Anfang der 80er Jahre die berühmte Parole ausgab, Israel boyat Asbein Berawat, Israel soll von der Erdoberfläche verschwinden, Waffen in Israel zu kaufen, und die Israelis waren in der Lage, sie ihm zu verkaufen, aufgrund der damaligen Analyse der militärischen Kräfteverhältnisse im Iran-Irak-Krieg. Das geschah im Rahmen der berüchtigten sogenannten Iran-Gate-Affäre, über die Ronald Reagan 1987 beinahe gestürzt wäre, als die USA beschlossen, dem zunächst unterlegenen Iran Waffen zu liefern, damit beide Diktaturen, Iran und Irak, sich möglichst lange gegenseitig an die Gurgel gehen, sich möglichst gegenseitig schwächen und damit die OPEC schön auseinanderfliegt und das Öl schön billig bleibt und die Ölrente schön zurückfließt. Im Rahmen von Irangate hat also die USA die Anordnung gegeben, die Waffen zu liefern. Israel hat sie geliefert. Ist keine Verschwörungstheorie von mir. Der damalige Verteidigungsminister Ariel Sharon hat es im Oktober 1982 offiziell zugegeben, der damalige israelische Botschafter in Washington schon vorher. Saudi-Arabien hat sie bezahlt, und als der Iran wesentlich später sie bezahlt hat, floss das Geld den nicaraguanischen Rechtsterroristen der Contra zu, die damals durch die USA unterstützt werden. Also jenseits von Sprüchen verstehen es diese Leute durchaus, Realpolitik zu machen, sogar bisweilen mit Amerikanern oder Israelis. Ähnlich wie bei der Geiselbefreiung, die ja 1980, die ja im Vorfeld mit den Emissären von Ronald Reagan abgesprochen hat. Also halte ich nichts davon, Popanz aufzubauen, sondern halte mich an das, was du vorher richtig gesagt hast. Die Hauptopfer dieses Regimes und dieser Politik sind die eigenen Leute, die eigene Bevölkerung. Und zwar vor allem ihr muslimischer Anteil, weil die Christen, zum Beispiel die Armenier, ein paar Sonderrechte haben. Diese Leute sind unterdrückt, und diese Leute müssen das politische Subjekt sein, um sich von diesem Scheiß, von diesem Drecksregime zu befreien. Diese Leute aber nicht eine militärische Intervention von außen, weder der USA noch Israels noch von sonst wem. Die haben keinerlei Recht dazu, sondern die Leute, die real unter dieser Unterdrückung leiden. Ja. Okay. Aus? An. Ja, gut. Umso besser. Ja, zunächst mal, Philipp, zu deiner Kritik wegen Verwendung des Begriffs Modernisierung des Islam. Also, ja gut, die Kritik ist richtig. Ich habe da einen unsauberen Begriff zumindest gebraucht. Also, was ich gemeint habe, ist Zivilisierung, Zähmung, Säkularisierung des Islam, wie immer man das meinen mag, ne? Wie immer man das nennen mag, aber das ist damit gemeint. Und also, ich bin da sehr skeptisch, ob sowas geben wird, im massenhaften Sinne, aber ich denke, Leute, die das versuchen, die sind mir sympathisch, mit denen arbeite ich zusammen. Ja, jetzt Steffen, zu dir. Du hast gesagt, also mir quasi unterstellt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ich mit meiner Kritik an der Verwendung des Islamophobiebegriffs zum Ausdruck bringe, dass sich niemand traut, den Islam zu kritisieren. Also das sage ich damit nicht, also trauen sich viele Leute, aber ich denke, in diesem Islamophobie-Vorwurf liegt der Versuch, Leuten überspitzt gesagt, das Maul zu stopfen. Also einfach will ja niemand dann als Rassist oder Rassistin gelten und da halten sich dann auch viele zurück. Ich denke, das ist wesentlicher Sinn und Zweck der Verwendung dieses Begriffs. Dann hast du gemeint, also dass ich nicht konsequent bin, weil ich die Begriffsbildung mit der Phobie selbst verwende, also indem ich beispielsweise Islamisten Homophobie vorwerfe. Ich wende mich auch nicht generell dagegen, auf den Begriff Phobie im übertragenen Sinne zu verwenden. Also ich denke, Homophobie und Xenophobie sind in der Tat irrational und da ist es auch vollkommen angebracht, also die als Phobien im übertragenen Sinne zu bezeichnen, während Islamkritik alles andere als irrational ist, höchstens der Verzicht darauf. Ich verwende übrigens auch, wo es angebracht ist, durchaus den Begriff der Moslemophobie. Damit meine ich, also wenn einzelne Menschen, die Moslems sind oder als Moslems eingestuft werden, für die Taten anderer Moslems in Sittenhaftung genommen werden, also in ganz klar definierte Situationen. Ein Beispiel wäre etwa eine Situation, die in London passiert ist, als nach den U-Bahn-Anschlägen, das war am 7. Juli 2005, sind fünf asiatische Teenager aus Rache für diese U-Bahn-Anschläge krankenhausreif geschlagen worden, weil sie waren nicht mal Moslems, sie sind aber für Moslems gehalten worden, also aber egal, ob sie Moslems waren oder nicht, sie sind in Sippenhaftung genommen worden für diese U-Bahn-Anschläge und so etwas als Moslemophobie zu bezeichnen, halte ich dann also in diesen ganz klar definierten Fällen für angebracht. Also der Begriff Moslemophobie stammt übrigens von Ali Sina, der selbst also einer der schärfsten Islamkritiker überhaupt ist, selbst ehemaliger Moslem. Er betreibt die sehr lesenswerte islamkritische Seite faithfreedom.com. Also lohnt sich unbedingt, diese Seite mal zu besuchen. Da sind unter anderem dann auch Karikaturen zu finden. Also da sind dann die Mohammed-Karikaturen aus Dänemark absolut harmlos. Also wirklich eine sehr empfehlenswerte Seite. Ernst, möchtest du auch noch? Ja, kurz. Die Diskussion hat sich ja ein bisschen auf die Ausführungen vom Alex fokussiert. Die haben halt am meisten polarisiert, deswegen will ich da auch noch nachhaken. Nämlich dieses Bild, was du da malst von kapitalistischer Wirklichkeit, wo du gegenüberstellst eben was Schlimmeres als die liberale Demokratie, gibt es auch. Gebe ich da erstmal recht. Nur die Wirklichkeit ist ja nicht ein Wunschkonzert, wo ich mir jetzt für jedes Land aus den Möglichkeiten, aus freien Stücken dieses oder jenes aussuche, sondern ich habe bestimmte Regimes, ich habe bestimmte Verhältnisse und die Frage ist, was können emanzipative Kräfte unter den jeweiligen Bedingungen tun? Wie fördern sie die Bedingungen für Emanzipation? Und da habe ich eben mein Problem dann mit deinem Standpunkt. Ich kann nicht morgen im Iran amerikanische Verhältnisse einführen. Entspricht es nicht meiner Vorstellung, wie eine befreite Gesellschaft ausschaut. Und B, ist es auch nicht möglich. Und die Frage ist eben Proklamierung eben dann der westlichen Werte und Solidarisierung damit. Fördert das jetzt in diesen Ländern für die Menschen, die unter diesen Bedingungen zu kämpfen haben, die Bedingungen für eine emanzipative Bewegung oder nicht? Und da sage ich kategorisch nein. Also diese ganze Art von ideologischer Aufrüstung und Konfrontation ist eine Verschlechterung der Bedingungen für emanzipative Bewegungen hier und dort. Deswegen nicht diese Polarisierung und deswegen Kritik an allen Regimes und an allen Bewegungen, die eben reaktionäre Inhalte transportieren, die homophob, die antisemitisch, die sexistische Inhalte transportieren, die sozialen Ausschluss produzieren. Aber das ist nie ein Eintreten für die andere Seite der kapitalistischen Wirklichkeit oder gegen irgendeinen anderen, für einen anderen Protagonisten. das ist immer eine zwei Paar Stiefel. Also von dem, wie ein emanzipativer Standpunkt sich nur formulieren kann. Meine Bezugsgröße sind nicht irgendwelche Regimes, also meine positiven Bezugsgrößen, sondern die emanzipativen Bewegungen, wie schwach die im Augenblick auch immer sein mögen in diesen Ländern, das sind die Menschen, die gegen diese Regimes und gegen die Verhältnisse im Sinne einer allgemeinen Emanzipation was verändern. Einen anderen Standpunkt kann ich nicht einnehmen. Ich muss zur Kenntnis nehmen, dass es diese Faktoren gibt, dass es diese Strömung gibt, aber da wähle ich nicht zwischen den USA und den Islamisten oder einen sonstigen Dreck. Da stellt sich nicht die Frage nach dem geringeren Übel. Da es keine Wortmeldungen gibt, doch da. Eine. Trotzdem würde ich jetzt, wenn du magst, kannst du direkt darauf antworten oder wir lassen erst eine. Ruhig noch eine dazu. Okay, dann bitte. Da auch, okay. Ja. Was mal rückwärts, wenn ich das so hinkriege. Die Emanzipationsbegriff, da sind wir uns wahrscheinlich nicht so ganz einig. Was mir gefallen hat, ist die Absage an den, ich nenne es jetzt mal so, an die Einforderung, sich in diesen Konflikten zu positionieren. Da war jetzt die Antwort von Klaus Blees. Die hat mich tatsächlich so ein bisschen gewundert, weil ich war ernst gemeint, dass ich diese erste Definition, die du gegeben hast, nämlich zu sagen, Phobie, das ist kein tauglicher Begriff, um diese Phänomene, was du zum Beispiel noch zitiert hast, die zusammengeschlagenen vermeintlichen Muslime in England, das ist kein tauglicher Begriff, sowas zu beschreiben, zu analysieren, weil das eben eine Krankheit beschreibt und, um das mal nachzuliefern vielleicht den Gedanken, weil das eine Krankheit beschreibt und damit sich gar nicht damit beschäftigt, wie sich diese doch recht gesunden Gehirne, möchte ich mal behaupten, gedanklich zu ihrer Gesellschaft und den da drin lebenden Menschen stellen. Diese Menschen dann halt durchsortieren nach denen, die in den Kram passen, weil sie eine Sittlichkeit ausleben, die sie teilen. Und dann unter diesen Menschenbrüdern aber welche entdecken, die ihnen nicht passen. Unter anderem, weil sie das innere Gemeinwesen zersetzen. Das ist dann aber etwas anderes als eine Phobie, wie gesagt. Den Rassismusbegriff, den halte ich unter anderem da auch für tauglicher. Ja, insofern ist es dann eben auch nicht gut zu sagen, Xenophobie war ein Begriff, Homophobie, dass das in der Tat irrational wäre. Auch mal geschenkt, wo das jetzt vorkommt, in welcher Gesellschaft. Damit ist doch auch nicht geholfen zu sagen, das ist irrational. Man erschreckt vor diesen Taten, ist empört. Aber womit ist da dann geholfen, wenn man sagt, wie irrational, anstatt diesen schwulen, ablehnenden Gedanken, also den schwule, ablehnenden Gedanken dahinter, ernst zu nehmen und anschließend natürlich zu kritisieren. Moment, sorry. Gut, nee, das war's. dazu, Bernhard Schmidt, Großen und Ganzen hat mir das gefallen, aber eine Einschränkung, vielleicht auch eine Ergänzung, vielleicht sind wir uns da auch einig, und zwar zu dem Schlusssatz, die Menschen, die dort unterdrückt werden, die dort etwas gegen ihre Beherrschung haben, die müssten als Objekt dieser Herrschaft, diese Herrschaft dann loswerden, beziehungsweise das wollen. Finde ich richtig soweit. Finde ich auch richtig als Argument gegen dagegen NATO-Bomben zu begrüßen, die Demokratie dort herbeiführen. dazu. Kannst du dich ein bisschen kürzer fassen? Kannst du versuchen, dich ein bisschen kürzer zu fassen? Aber zu diesen Bomben, also wie gesagt, vielleicht sind wir uns da auch einig, also das ist dann ja auch schlichtweg nicht der Zweck dieser Militärinvention. Eine Befreiung für irgendjemanden, was hier auch immer gerne als Subjekt von Islamkritikern herangeführt wird. Keine einzige Frau, kein einziger Schwule, kein einziger geknechteter Bauer, kein einziger Jude wird dort von irgendeiner Bombe befreit. Gut, ich soll mich kurz leisten. Vielleicht mal als kurze Polemik noch. Alex, ich wünsche dir, dass du vielleicht noch, bevor diese Gewaltmittel zum Einsatz kommen, bevor in diesem iranischen Oppositionellen gleich welche Richtung, bevor die meine Bombe, ja, nicht meinetwegen, sondern vielleicht aus Israel, das ist mir auch egal, dann der Polemik, dass ich mich da vielleicht nicht trauen würde, die auch noch zu kritisieren. Nein, die finde ich auch nicht gut. Jetzt hast du das Bekenntnis noch nachgeliefert bekommen. Also ich wünsche dir, dass du dich vielleicht noch mit dem unterhalten kannst, bevor er von solchen Gewaltmitteln befreit wurde und vielleicht den Mund da nicht mehr aufmachen kann. Okay. Wir haben jetzt, wir haben zwei Wortmeldungen noch. Es gibt aber kurz irgendwie den Einwurf machen, dass Bernhard gleich weg muss und wir deswegen quasi ihn jetzt noch die Möglichkeit geben müssen, was zu sagen, bevor er dann geht und wir dann schlage ich vor, dass du dann antworten kannst und wir dann die nächsten beiden Wortmeldungen machen, okay? Vielleicht nur ein paar Sachen, also mit dem, was du zuletzt gesagt hast, wäre ich einverstanden. Ich würde noch ein paar Sachen aufgreifen, die meine Mitdiskutanten auf dem Podium gesagt haben. Beziehungsweise vorher Alex anknüpfend an Ulf im Publikum. Also es stimmt tatsächlich, dass es ein bisschen kurz greift zu sagen, vor 20 Jahren haben die USA die Dschihadisten, die Mujahideen in Afghanistan aufgerüstet. Danach kommt nichts mehr. Das greift tatsächlich zu kurz. In gewisser Weise kann man schon sagen, dass die USA sich in gewisser Weise ihre Frankenstein-Monsters gezüchtet haben, die ihnen aber aus dem Ruder gelaufen sind und dass jetzt eher, zumal diese monströsen Gruppen sich gegen die USA selbst gewendet haben infolge der Anwesenheit von US-Truppen in Saudi-Arabien beim Golfkrieg 1990 und nachdem sie die USA angegriffen haben im September 2001, dass es tatsächlich eine Konfrontation zwischen ihnen gibt. Allerdings folgt daraus ja nicht ein Bruch mit dem Islamismus, weil das eine reaktionäre Ideologie ist, sondern weil bestimmte Strömungen in Konflikt und in militärisch ausgetragenen Konflikt mit den USA getreten sind, werden sie durch die USA ihrerseits bekämpft. Aber es gibt zum Beispiel keinen Bruch, bisher jedenfalls nicht, möglicherweise findet er statt, weil ein gewisses Misstrauen da ist zwischen den USA und dem wahrscheinlich übelsten Regime in dieser Region, nämlich dem Saudi-Arabiens. Also Saudi-Arabien hat zum Teil absolut üble Opponenten, das ist richtig, weil dem Regierungswahhabismus, der daraus besteht, dass dem Volk Wasser gepredigt wird und im Fall, dass es den Wein trinkt, die Peitsche angedroht wird, auf der anderen Seite spiegelbildlich entgegensteht, dass die Prinzen aber den Whisky saufen, entweder hinter verschlossener Tür oder an der Côte d'Azur. Die Leute wissen das und daraus folgen allerdings manche Oppositionsströmungen, dass nun alle mit dem Wasser zwangsbeglückt werden müssen, also auch die Prinzen. Das heißt, sie nehmen das nur wörtlich, was den Wahhabismus ausmacht und wenden das gegen die herrschende Elite selbst. Also mit diesen Oppositionsströmungen habe ich nichts am Hut, aber mit diesem Drecksregime in Saudi-Arabien, das in vielerlei Hinsicht noch schlimmer ist, als das im Iran, mit einer Einschränkung, die Leute leben materiell besser, weil sie über Sklaven von den Philippinen, Thailand und sonst wo verfügen und weil sie in relativem materiellem Wohlstand im Durchschnitt leben, allerdings auch nicht mehr alle, auch nicht die Leute auf dem Land, auch nicht Teile der Jugend, aber jedenfalls mit diesem Drecksregime haben die USA nicht gebrochen. Das heißt, die USA haben nicht mit dem Islamismus als solchem gebrochen. Im Gegenteil ist ihre Politik zu sagen, wir müssen Dämme bauen gegen die Al-Qaida-Strömung, indem wir bestimmte islamistische Strömungen unterstützen. Es gab Versuche in den letzten Jahren mit Teilen der Moslembrüderschaft, die in Ägypten, Syrien, aber auch in Algerien vorhanden ist, die keinen militanten Kampf gegen die Regime führt, die politisch in der Opposition steht in Ägypten, die in Algerien an der Regierung beteiligt ist, mit Teilen dieser Moslembrüderschaft anzubändeln, um zu sagen, wir müssen Dämme bauen und sozusagen mit den Strömungen, die keinen sogenannten Dschihad führen, ins Geschäft kommen, um die anderen zu marginalisieren. Also die USA bekämpfen bestimmte Strömungen, aber sie bekämpfen bestimmt nicht den Islamismus, weil er die Leute unterdrückt. Die USA haben ein Problem mit dem Iran, weil der Iran Teile der Position der USA zwangsweise geräumt hat, nachdem der revolutionäre Bruch 1979 und im Anschluss die Konterrevolution stattfand. Die USA haben keine Probleme mit Saudi-Arabien, auch wenn sie diesem Regime inzwischen mit größerem Misstrauen begegnen als vor dem September 2000. Das ist richtig. Deswegen, weil diese noch üblere Oppositionsströmung in Gestalt von Al-Qaida bestimmte Kontakte im Establishment hat, was zu gewissem Misstrauen führt. Zur Frage, sind die Leute, die Opfer der Unterdrückung im Iran sind, auf die ich mich ja positiv bezogen habe, und anderswo islamophob? Also natürlich nicht, weil die nicht, also ich würde sogar Klaus teilen, dass er lieber von Moslemophobie spricht, also lieber von dem Hass, der den einzelnen Moslem oder vermeintlichen Moslem oder vor dem Menschen, dem der Identitätsstempel Moslem aufgedrückt wird, trifft, dass es um den geht und nicht um die Ablehnung des Islam als solchen. Da würde ich mit Klaus übereinstimmen. Vielleicht kann man sich auf diesen Begriff einigen. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht gesamtgesellschaftlich durchsetzen. Aber die Frage, ob man diese Leute, die sozusagen als Opfer islamisch sich legitimierende Herrschaft sind, ob man diesen Vorwurf machen würde, natürlich nicht, weil die Iranerin, die sagt, ich bin gegen islamisch legitimierte Herrschaft und die es vielleicht sogar ausdrückt als Hass auf den Islam als solchen, natürlich nicht dasselbe im Kopf hat wie der Deutsche in Köln, der sagt, ich bin islamophob, und manche Leute sagen das durchaus von sich selbst. Der denkt nämlich an seinen türkischen Nachbarn in Köln-Korweiler. Dem geht es nicht um die Befreiung von tatsächlich sich islamisch legitimierter Herrschaft, dem dieser Deutsche nicht ausgesetzt ist. Dem geht es darum, dass er was gegen den türkischen Nachbarn in Köln-Korweiler hat. Das ist also durchaus nicht dasselbe Phänomen. Ein kurzes Wort zu Ayan Hirsi Ali und ähnlichen Figuren. Da haben wir wieder das Problem, du hast ja selber gesagt, dass sie in ihrer, ich sag mal, Anbeterei für die Werte des Westens zu weit geht. Ich würde nicht nur das sagen, sondern sie gefährdet selbst andere Menschen, weil Ayan Hirsi Ali sich zum Beispiel in der jüngeren Periode dafür ausgesprochen hat, dass Einwanderung, unerwünschte Zuwanderung stärker unterbunden wird, weil sie sagt, da kommen Leute, die werden nicht danach sortiert, wie sie sich hier integrieren können, sagt sie wörtlich, oder wie nützlich sie für die hiesige Ökonomie sind, wie gut sie ausgebildet sind, sondern da werden Leute aufgenommen, weil sie herzzerreißende Geschichten erzählen, so wörtlich. Nun tut es mir leid, diese Frau hat selber herzzerreißende Geschichten erzählt bei ihrem Asylantrag, die noch dazu gelogen waren. Das sei ihr gegönnt, weil es ihr erlaubt hat, Aufnahmestadt in Somalia in den Niederlanden zu finden. Nur ihre Geschichte war gelogen und deswegen braucht sie sich nicht das Maul zu zerreißen über andere Leute, die herkommen, weil sie sich herzzerreißende Geschichten erzählen. Weil diese Vorstellung läuft darauf raus, dass die Immigranten nach Nützlichen sortiert werden und nicht mehr die politischen Asylsuchenden kommen sollen oder die aus anderen Gründen Asylsuchende, sondern nur die nützlich sind. Nicht umsonst ist sie deswegen bei einer kriminellen Bande namens American Enterprise Institute, dessen positiver Bezug zum Kapitalismus schon aus seinem Namen hervorgeht und dass der politischen Rechten in den USA nahesteht, gelandet, nicht zufällig. Ich muss gleich gehen, was die Vorwürfe gegen sie zum Teil nicht besser macht. Kurz noch zu Klaus, er sprach davon von der notwendigen, er hat den Begriff Modernisierung korrigiert, ich fand den Einwand richtig, weil Modernisierung, modern, barbarische Bewegung kann auch modern sein, der Nationalsozialismus war modern in seiner Zeit, nicht seine Ideologie, aber seine Methoden und so weiter. Du korrigiertest das dann auf Zivilisierung oder Säkularisierung des Islam. Als Ziel völlig richtig, nur wenn wir gemeinsam davon ausgehen, dass es den Islam als solchen nicht gibt, in einem Buch oder sonst wo, sondern der Islam nur das ist, was Leute unter diesem Namen praktizieren. Dann hat das natürlich trotzdem für viele, nicht für alle, aber für viele Moslems längst stattgefunden, weil die Mehrzahl der sich als Moslems bezeichnen oder fühlende Leute in Köln-Ehrenfeld, Köln-Korweiler oder Köln-Kalk, die haben ihren Islam säkularisiert, weil die wollen nicht in einem Gottesstaat leben. Die wollen vielleicht kein Schweinefleisch essen, solange sie mir das nicht aufzwingen, mir das Schweinefleisch in der Kantine nicht verbieten, ist mir das wurscht. Und das ist eine gewisse Weise, den säkularisiert zu leben. Das gilt nicht für alle Moslems. Manche möchten gern, dass ihre Tochter sich danach zu richten hat oder dass gar die ganze Gesellschaft sich danach zu richten wird. Diese Leute sind in zunehmendem Grade, indem sie das anderen Leuten aufzwingen wollen, zunehmend meine Feinde. Das ist aber sicherlich nicht die Mehrheit der in Frankreich oder Deutschland lebenden, aus muslimischen Ländern qua Abstammung als Moslems bezeichneten Menschen. Ich glaube, damit habe ich mein Schlusswort gesagt. Ich will mich nun nicht potenziellen Einwänden entziehen, sondern habe einfach das Problem, dass ich heute Abend aufgrund meiner Berufstätigkeit noch nach Paris zurück muss und der letzte Zug leider in einer guten halben Stunde fährt. Deswegen möchte ich mich damit verabschieden, ohne potenziellen Kritiken deswegen entrinnen zu wollen. Dazu werden wir vielleicht ein andermal Gelegenheit haben. Dann dürft ihr jetzt auch klatschen. So, vielen Dank, Bernhard. Gute Reise. Dann hat jetzt Alex die Möglichkeit, sich zu äußern und danach gehen wir wieder zu Publikumsmeldungen. Das ist jetzt 7 Uhr. Eigentlich war das Podium bis 7 Uhr terminiert. Sofern ihr noch Zeit und Lust habt, machen wir einfach noch ein bisschen weiter. Irgendwann will ich aber dann auch nach Hause. Man könnte auch alleine weitermachen. Also bitte. Gut, also ich bemühe mich auch, mich kurz zu fassen. Vielen Dank für die guten Wünsche, die überbracht worden sind, gerade eben. Um es erstmal klarzustellen, wenn es keine Bombe geben oder brauchen würde, wäre ich auch glücklich. Das habe ich damit auch nicht gesagt. Und Bernhard hat gerade, wo er auf dem Sprung ist, noch gesagt, der Iran sei von Importen abhängig. Das ist richtig. Er muss sogar Treibstoff importieren. Trotz des ganzen Rohstoffreichtums und könne nicht Krieg führen, beziehungsweise soll nicht Krieg führen, nicht fähig sein, Krieg zu führen, nach dem derzeitigen Stand der Dinge. Sollte dem so sein, ich bin da kein ausgesuchter Experte, ich weiß nur, dass dieses Atomprogramm, was er vorantreibt, darauf abzielt. Sollte es so sein, dass er nicht kriegsfähig ist, dann hätte ich doch den dringenden Wunsch und die dringende Bitte, dass das auch so bleibt. Wie man das erreicht, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, sofern da Sanktionen wirken sollten. Das tun sie nicht, aber wäre dem so, hätte ich gegen diese Sanktionen sicherlich nichts einzuwenden. Wogegen ich schon gar nichts einzuwenden hätte, wäre das, was auch, wofür auch Ernst Lohr plädiert hat, nämlich sozusagen die Umwälzung von innen. Das ist vollkommen richtig, das ist auch sehr schön, das hört sich auch sehr gut an. Und wenn es so kommen sollte, hat, glaube ich, überhaupt niemand was dagegen. Und hier ist auch tatsächlich eine Kritik anzusetzen an dem Verhalten der USA oder überhaupt westlicher Staaten, aber außer den USA ist da, hier sind die anderen ja auch recht mäßig engagiert. Iranische Oppositionelle werden da in der Tat nicht oder zu wenig unterstützt. Da würde ich also auch die Kritik ansetzen und sagen, das könnte in wesentlich größerem Maße geschehen. Wir können auch gerne darüber noch reden, warum dem nicht so ist. Die haben es wirklich besonders schwer, denn sofern sie im Exil leben, nimmt sie kaum jemand wahr. Es ist auch mühsam für sie, sich zu organisieren. Und die, die im Iran leben, werden kaum unterstützt. Das sollte natürlich anders sein, keine Frage. Die Frage, vor der sich dann aber immer alle drücken, ist dann, was geschieht denn, wenn das sozusagen nicht reicht? Oder was geschieht, wenn solche potenziellen Umsturzversuche dann niedergeschlagen würden? Was ist denn dann? Darf dann auch von außen nichts passieren? Oder darf dann was passieren? Oder wie ist das? Es gibt ja auch unter iranischen Oppositionellen durchaus unterschiedliche Standpunkte dazu. Ich kenne durchaus Leute, die sagen, sie würden sich nicht nur wünschen, von den USA stärker unterstützt zu werden in ihren Bestrebungen, sondern es gibt auch solche, die sagen, wir brauchen gerade diese Einmischung von außen. Es ist also durchaus nicht nur so, dass es immer irgendwelche doofen Antideutschen sind, die das behaupten, weil sie so geil auf die Bombe sind. Dem ist nicht so. Und dem ist bei mir auch nicht so. Wenn es in irgendeiner Form anders geht, den Iran von der Bombe abzuhalten und diese Oppositionellen zu einem Regime-Change zu bekommen, ist, glaube ich, jeder mit dabei. Und da ist keine Form von Militarismus oder einer ausgeprägten Bombengeilheit, die da eine Rolle spielt. Ernst Lohr hat gesagt, er wolle eigentlich keine amerikanischen Verhältnisse im Iran einführen, weil das keine befreite Gesellschaft sei, sondern sogar die Bedingungen für sie, für eine solche verschlechtern würden. Dass das keine befreite Gesellschaft in dem Sinne ist, dem würde ich natürlich erstmal zustimmen. Trotzdem scheint mir hier die klassische linke Äquidistanz aufzuscheinen. Das Nicht-Eintreten für die ein oder andere Seite, das ist, glaube ich, auch relativ wörtlich gesagt, möchte sich dann auch nicht entscheiden müssen zwischen den Mullahs oder überhaupt den Islamisten auf der einen Seite, in den USA auf der anderen Seite, sondern die eben die Kräfte und Menschen stärken, die für eine Emanzipation eintreten. Bei letztgenannten Punkt gehe ich auf jeden Fall mit. Natürlich, das möchte ich auch, das habe ich auch gerade schon formuliert. Trotzdem stellt sich ja die Frage, also diese Äquidistanz, wozu führt die denn letztlich? Und da würde ich nochmal damit kommen und mich fragen, wo sind denn die kategorischen, nennen wir es einfach mal so, die kategorischen Minimalbedingungen für die Emanzipation oder die kategorischen Minimalbedingungen sogar für Kommunismus noch wenigstens ansatzweise aufgehoben? So, und wenn ich dann auf Äquidistanz gehe, heißt das ja, sie sind weder da noch dort aufgehoben. Ich habe ja eben schon mal versucht zu beschreiben, warum ich das für Unsinn halte. Und an dem Punkt würde ich doch sagen, da trete ich doch für die instrumentelle Vernunft ein, die es im Westen dann gegenüber dem apokalyptischen Islamisten gibt. Für die würde ich eintreten und sagen, ist dieses bürgerliche und natürlich uneinlösbare Glücksversprechen noch aufgehoben. Da sind diese kategorischen Minimalbedingungen noch konserviert. Das kann man aber vom politischen Islam mit Sicherheit überhaupt nicht behaupten. Und um diese Denklogik noch ein bisschen zuzuspitzen und nur deshalb, bringe ich jetzt noch einen sehr unbeliebten Vergleich, nämlich den zum Nationalsozialismus. Der Iran ist nicht das Nazi-Regime und dass es da wesentliche Unterschiede gibt, soll nicht bestritten werden. Ich möchte nur mal kurz schildern, wozu diese Äquidistanz, also diese Distanz zu beider Seiten gleichermaßen, wenn ich es wie gesagt richtig verstanden habe, sonst korrigiere mich bitte, wozu die führt. Das würde im Falle des NS ja bedeuten, dass die Niederschlagung des Nationalsozialismus im Grunde ja auch eigentlich egal sein müsste, denn befreite Gesellschaft hat es in Deutschland ja anschließend auch nicht gegeben. Trotzdem würde eigentlich auch kein ernstzunehmender Mensch sagen, dass es nicht ein Fortschritt ist, ein relativer Fortschritt, der sich danach eingestellt hat. Und wenn man das wie Bernhard Schmid, ich würde es auch sagen, wenn er noch da sitzen würde, das ist er leider weg, vorhin gesagt hat, es gibt auch zum Beispiel den Hindu-Extremismus, es gibt ganz viele politische Bewegungen, die ganz kriminelle Verbrechen begehen, das ist vollkommen richtig. Bloß halte ich den Islam in dieser Beziehung für den absolut schlimmsten. Und wenn ich das auf der Ebene argumentiere, zu sagen, die anderen haben aber auch Leichen im Keller, da müsste ich so konsequent sein und sagen, beim Thema Nationalsozialismus, was soll's denn? Dann argumentiere ich ein bisschen so, wie die deutschen Vertriebenenverbände auch das auch tun. Die sagen, die Briten haben ihre Leichen im Keller, die Amerikaner haben ihre Leichen im Keller und so weiter. Das ist nicht alles dasselbe, das habe ich damit nicht gesagt, aber die Denklogik spitzt sich genau auf diese Frage zu. Und ich würde doch keine Äquidistanz einnehmen, wenn ich vor die Wahl gestellt würde zwischen Nationalsozialisten und Alliierten. Und in dem Fall völlig gleich, ob es Amerikaner sind, Briten, Russen oder Franzosen. Ich glaube, da sind wir uns doch wohl vollkommen einig. Und genauso kann ich auch bei der Apokalypse, für die der politische Islam steht, nicht einfach auf Äquidistanz gehen und sagen, das ist mir doch ganz egal, das ist ja keine befreite Gesellschaft, wenn es dann Regime-Change gibt. Das ist keine befreite Gesellschaft. Aber wie gesagt, die Minimalbedingungen sind da zweifelsfrei besser aufgehoben als bei diesem apokalyptischen Islam, dem politischen Islam, der genau diese Minimalbedingungen am liebsten ein für alle Mal aus der Welt schaffen will. Okay, eine Wortmeldung bei dem iranischen Genossen. Ich würde eine Frage an Alex stellen. Also der Alex hat gesagt, dass Iran ist keine rationale Regime. Ich wollte eigentlich fragen, also was meinst du eigentlich? Also was bedeutet ein rationales Regime? Wenn Iran ein rationales kapitalistisches System nicht, also ist nicht, und was ist sonst? Was ist dann? Was eigentlich, also ob Vergleiche, du hast gerade wegen des Nazi-Regime gesprochen, ob Nazi-Regime war auch kein rationale kapitalistisches System, das also 6 Millionen Juden verbrannt oder beziehungsweise so viele Verbrechen begann. Iran, obwohl leider heute ist keine also Diskussion um Iran, werden wir auch nicht also weiter so Diskussion über Iran durchführen, weil es geht um was anderes. Aber Iran hat sich in letzten 30 Jahren ganz genau gezeigt, das hat sich in Weltordnung, in kapitalistisches System und genau also nach 80er Jahren, nach fast 20 Jahren, vor 20 Jahren hat sich richtig in Globalisation richtig eingepasst. Und natürlich, also jeder Schritt, das Iran genommen hat, hat genau so mit weltpolitisch hat sich zusammengepasst, beziehungsweise mit vielen Ländern zusammengearbeitet. Also enge Zusammenarbeit mit Deutschland ist ganz klarer also Beispiel, dass Iran hat sich kapitalistische Ordnung richtig angehalten. Und was heute überhaupt in diese Bedrohung, was weiß ich, also viele verschiedene Worte aus dem Mund von Ahmadinejad oder solche Leute kommt, ob das also wirklich oder richtiger iranische Politik ist, das muss man aufpassen, das muss man ganz genau analysieren. Was bedeutet dieser Propagandakrieg? Und was bedeutet also eigentlich diese wichtige und richtige, also wahre iranische also Systempolitik? Und dann gab es hier ziemlich in der Mitte eine Wortmeldung. Ja, ich wurde ja heute schon als aufgrund meiner Wortmeldung der letzten Tage als, wie war das nochmal, dieser neue Begriff, kultureller Rassist beschimpft. Na wunderbar. Ramadan. Wir haben ja jetzt gerade den Ramadan und in der Stadt, aus der ich komme, da haben wir gerade das größte Ramadan-Fest Europas von 17 bis 22 Uhr rund um die O2-Arena, die jetzt diese Woche eröffnet wird. Ich habe halt bei dem Rahmen der Recherche dann auch noch gelesen, dass wenn ich also jetzt im arabischen Raum fahre, dass ich mich den Landesgewinn also den ländlichen Gepflogenheiten anzudienen habe. Ich darf dann halt auch fasten tagsüber. Wenn ich das nicht mache, kriege ich Ärger. Da ist jetzt ein Reiseunternehmen verklagt worden von einem Menschen, der gesagt hat, ich fahre im Nahen Osten, ich weiß, dass da Ramadan ist, aber er wusste nicht, dass er zu der Zeit dann sich anzupassen hat. Und ich weiß, ich freue mich als Atheist, den ich mich auch bezeichne, dass ich sehe da halt Unterschiede. Mehr wollte ich dann nicht zu gesagt haben. Das andere ist fremd und eigen, was mich die ganze Zeit, die letzten Tage nervt, wie Aus- und Inländer. Immer wieder in Berlin, sage ich es bei jeder Veranstaltung, habe es ja auch schon mal gesagt, ich kann es noch mal ein bisschen ausführen. Also wenn man Menschen unterscheidet in fremd und eigen, wenn man diese Kategorie einfach übernimmt, in Aus- und Inländer und immer von Ausländerfeindlichkeit und Fremdenfeindlichkeit redet, dann hat das hat diesen Effekt einmal, da ist sozusagen eine Angst vorhanden, weil was Fremdes kennt man ja nicht, ist ja bedrohlich und da schwingt dann unterstellig auch noch das ja, die Empathie mit, so von wegen, kann man halt verstehen, warum die Kameradinnen losgelegt haben. Und in jeder Zeitung, in jedem Radiobeitrag, immer wieder bei den staatlichen Programmen, Rassismus wird dann meistens nicht genannt, es ist immer Fremdenfeindlichkeit. Mich kotzt das einfach an. Ich hätte da gerne mal eine Debatte drum, ob man nicht wirklich Rassismus auch immer Rassismus nennen soll, weil ich finde, es halt ist eine Reproduktion von Rassismus, wenn man diese Zuschreibung, diese Dichotomie einfach mitmacht. Okay. Dann gebe ich das Wort zurück an das Podium. Ihr habt euch jetzt länger nicht geäußert. Gibt's was? Ja, ich könnte mich schon äußern. Ich auch, ja. Gut. Willst du dich zuerst doch? Na, ja, okay. ja, du hast eben, Steffen, du hast eben gemeint, dass der Begriff Muslimophobie auch nichts erklärt, aber... ich denke, Begriffe sind ja kein Ersatz für Ursachenforschung. Aber die Frage ist, ob ein Begriff angemessen ist oder nicht. Und da finde ich also den Begriff Moslemophobie oder Homophobie als Bezeichnung für tatsächlich irrationales Verhalten durchaus angemessener als etwa der Begriff Islamophobie als Verteufelung der rationalen Kritik an einer Ideologie. Also da ist dann schon ein Unterschied. Das habe ich ja versucht klarzumachen. Aber natürlich, ist mit einer Bezeichnung ist noch nichts gesagt. Ich möchte aber noch einen möglicherweise verhängnisvollen Fehler korrigieren, den ich eben gemacht habe. Und zwar, ich sprach ja von der Website Faith Freedom. Ich glaube, die habe ich falsch, falls das jemand mitgeschrieben hat, also falsch bezeichnet. Ich habe, glaube ich, gesagt faithfreedom.com. Aber wenn man... das Com eingibt, kommt man auf eine ganz üble Islamistenseite. Hat natürlich auch was für sich, diesen Müll zu studieren, aber die Seite, die ich gemeint habe, also da ist dann .org am Schluss. Das wollte ich nur richtig stellen, also damit ihr wisst, womit ihr zu tun habt und nicht total überrascht seid. Ja, vielleicht, ja. Gut, an eine Sache möchte ich noch anknüpfen, die schon mehrfach gesagt worden ist, von Alex zuletzt, dass halt nicht alle Fundamentalisten gleich zu gewichten sind, dass der Islamismus, ein islamischer Fundamentalismus derzeit der mit Abstand gefährlichste Fundamentalismus ist. Natürlich schließt das nicht ein, auch andere Fundamentalisten zu kritisieren und zu bekämpfen. Wir von der Aktion Dritte Welt Saar haben das beispielsweise gemacht. Also wir haben auch beim vorletzten Deutschlandbesuch des Dalai Lama haben wir eine kritische Presseerklärung zu diesem Vertreter des absolut reaktionären tibetischen Buddhismus herausgegeben. Was ist passiert? Also ich selber bin in dieser Presseerklärung zitiert worden. Mir wurde daraufhin in einer Mailingliste des globalisierungskritischen Netzwerks Attac vorgeworfen. Ich sei ja nicht nur Islamophob, sondern ich sei auch Lamaphob. Was ist denn jetzt? Tja. Ich wollte kurz auf den Vorwurf da vom Alex eingehen, der mir so eine Äquidistanzposition unterschoben hat, beziehungsweise diesen Begriff eingeführt hat, weil er da ein bisschen gemogelt hat, was ich eigentlich für Position da bezogen habe. mein zentraler Gesichtspunkt war nicht, dass alles das Gleiche ist, sondern dass die verschiedenen Fundamentalismen ein und demselben Bezugssystem angehören, also als ein und dasselbe zu verstehen sind. Das war die eine analytische Ebene einfach. Und eben verschiedene Seiten desselben sind. Das verschiedene Seiten desselben sind nicht dasselbe. Und auf der praktischen Ebene möchte ich ist ja dieses habe ich ein Problem mit der Vision, die du da dahinter stehst. Also die Vision ist ja, der Westen kann jetzt seine Verhältnisse irgendwie übertragen und durchsetzen. Zwar nicht das absolute Glück, aber das relative Glück. Und das ist eben genau eine Vorstellung, die A, ziemlich imperial ist und B, die nicht funktioniert. Also die realen Versuche jetzt einer relativen visionarischen Politik, wie sie die USA die letzten Jahre getrieben hat und die demnächst wahrscheinlich in der Versenkung verschwinden wird, die sind ja alle gescheitert. Man hat die Verhältnisse auch für emanzipative Bewegungen damit nicht verbessert, sondern eben verschlechtert. Man wird diese Konflikte, die man angefangen hat, allesamt verlieren. Also das ist auch so eine Position, die du da vertrittst, die, wo mir die reale Grundlage fehlt oder die gerade im Augenblick dabei ist, sich zu überleben. Siehe jetzt dieses Aufkommen China, Russland als Faktoren, die eben auch gegenüber den Menschenrechtsmissionarismus geltend machen werden und durchsetzen werden, wieder zurück zur Machtpolitik. Also da ist man irgendwie der Bezug auch nicht so recht klar, der und die Umsetzbarkeit dieser Vorstellung, abgesehen von eben dieser sehr westlich-imperialen Vorstellung, also die Veränderung der Welt durch die Beglückung von außen. Das ist ja neokolonial auch, wenn man polemisch werden will, was ich natürlich nicht will, aber man könnte es so formulieren. Ja, ich würde sagen, du antwortest nochmal und es gehen ganz viele und ich würde deswegen jetzt auch dann gehen wollen. Ich würde vorschlagen, dass irgendwie, weiß ich nicht, ansonsten weitere Diskussionen selbst organisiert stattfinden und ich jetzt dem Alex nochmal die Möglichkeit gebe, dass er noch antwortet, auf was er sagen will und wenn dann die verbliebenen Referenten noch Lust haben, irgendwie ein Schlusswort zu sprechen, dann geht das auch und ansonsten dürft ihr dann ganz am Schluss auch nochmal klatschen. Gut, also was mich betrifft, ich möchte eigentlich nur noch kurz dem iranischen Genossen antworten und möchte auch dann kein Schlusswort mehr sprechen und auch eigentlich keine selbstorganisierte Diskussion mehr danach. Ich bin jetzt eigentlich auch kaputt. Du hast die Frage gestellt, ob der Iran nicht eigentlich auch, oder was ich darunter verstehe, wenn ich sage, der Iran ist ein irrationales Regime und hast auch vollkommen zu Recht argumentiert, das ist doch ein kapitalistisches Land eigentlich, also keine bürgerliche Demokratie, aber ein kapitalistisches Land. Und ob da nicht ein Widerspruch besteht. Und für meinen Geschmack besteht da insofern keiner, als es keiner sein muss zwischen einem rationalen kapitalistischen Handel in der Welt, die kapitalistisch ist. Das tut es auch. Du hast Beispiele genannt. Auch der Versuch, sozusagen an diese Bombe zu kommen, gehört ganz sicherlich dazu. Aber wenn ich mir jetzt nochmal den Vergleich erlauben darf, weil du noch angeschnitten hast, bei den Nationalsozialisten war das auch so, dass die Wirtschaftsweise eine kapitalistische war. Aber die Judenvernichtung, die sie ins Werk gesetzt haben, folgte keinem rationalen Ziel, sondern war sich selbst Zweck. So. Und daran sieht man, dass es ist nicht zu einem höheren Zweck erfolgt. Das kann ganz offensichtlich passieren und im Falle der Mullahs würde ich auch sagen, bei Ahmadinejad, aber auch bei den hier als moderat gehandelten wie Khatami, würde ich deren Ankündigungen im Zweifelsfalle ernst nehmen und nicht nur für Propaganda. Also wenn Khatami, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, sagt, wir nehmen 15 Millionen tote Moslems in Kauf, wenn wir dadurch Israel auslöschen können, dann ist das keine Ankündigung, von der ich sagen würde, das ist einfach nur ein bisschen Gelaber, ein bisschen Propaganda, da steckt nichts dahinter. Dass sie ihren Arsch retten wollen, die Mullahs, das würde ich gar nicht mal bestreiten. Aber dass sie es im Zweifelsfall in Kauf nehmen, ihre eigene Vernichtung, in ihren wirklich apokalyptischen Visionen, das denke ich allerdings schon. Dem steht eine kapitalistische Wirtschaftsweise oder ein ökonomisches, rationales Handeln nicht wirklich gegenüber. Und das hat man in den Nationalsozialisten auch gesehen. Bei denen war das, hat sich das auch nicht ausgeschlossen. Deswegen ist das eine nicht wie das andere. Aber man sieht, dass es diesen Widerspruch nicht zwangsläufig geben muss. Und das meinte ich mit irrational, diese Sehnsucht nach der Ankunft des Mahdi, diese apokalyptischen Visionen, wie sie Ahmadinejad ausspricht, ist für mich durchaus mehr als einfach nur ein billiger Propagandatrick. Okay, gibt's noch was? Erschöpfung. Erschöpfung. Es gibt nur noch allgemeine Erschöpfung auf dem Podium. Ja, ich hätte noch. Aber Klaus Schluss, hätte noch. Klaus kann noch. Kannst zum Schluss noch was vorlesen? Zwei schöne Zitate. Also die mir sehr gefallen haben, aus einer US-amerikanischen Tageszeitung. Der Koran und die auf ihm fußende muslimische Gesetzgebung reduzieren Geografie und Ethnografie der verschiedenen Völker auf die einfache und bequeme Zweiteilung in Gläubige und Ungläubige. Der Ungläubige ist der Feind. Der Islam ächtet die Nation der Ungläubigen und schafft einen Zustand permanenter Feindschaft zwischen Moslems und Ungläubigen. Also schon mal eine treffende Analyse. Zweites Zitat, da der Islam jeden Ausländer zum Feind erklärt, so wird es niemand wagen, in einem muslimischen Land aufzutreten, ohne seine Vorsichtsmaßregeln getroffen zu haben. Ja, ich weiß nicht, ob jemand den Verfasser kennt. Der Artikel ist in der New York Daily Tribune vom 15. April 1854 erschienen. Der Verfasser stammt wie ich aus Trier und heißt Karl Marx, der Aufsatz zur Geschichte der orientalischen Frage. Damit war es das. Hört ihr mich noch? Also, auch im Namen des Antifa-AKs hoffe ich, es hat euch gefallen, unsere Antifa-Konferenz. Kommt gut nach Hause, baut keinen Unfall, wie schon direkt am Anfang. Wir reparieren jetzt auch nicht mehr spontan Autos wie gestern. Der Service ist dann auch jetzt ausgelaufen. Ja, also fahrt bitte vorsichtig und die ganzen Veranstaltungen sind mitgeschnitten worden. Wir bemühen uns so schnell wie möglich, die auch ins Internet zu stellen. Ja, man sieht sich dann entweder in 2 Wochen oder irgendwo anders mal.